Gassen sind es her. Rebellion, Rebellion, reißt die Schlange Blut vom Thron. Lasst uns gehen, wer sich weggeht, der soll uns ergehen. Lasst sie wehen, wir wollen die schwarzen Fahnen sehen. Es entbrannte blanke Meer, von Südtirol bis an das Meer. Der Marzähler, heiße Glut, es gold die deutsche Wut. Sturm und Streit, wird der Kampf vor Last und Leid. Und den Mut, und den Mut, nicht zählt das wilde Blut. Wieder Stadt, mehr ganze Land, die Balkane sind entbrannt. Und das Neu, stehen wir in die Belungen treu. Es entbrannte blanker Meer, von Südtirol bis an das Meer. Der Marzähler, heiße Glut, es gold die deutsche Wut. Das Schwert beschreiben den Zoll für den letzten erlösenden Stoß. Das alte erlischt und das neue erstrahlt. Gewaltig und rigoros, der Sturm entlass. Keine Rast, es hält kein Wall oder kein Palast. Stur und stark, schreit das Pack aus Gau und Mark. Hol den Strang, den Lumpen wird es Angst und Bang. An die Pflicht, ein schöner Tag, das Volk hält euch gering. Es ist ein blanke, blanker Meer, von Südtirol bis an das Meer. Der Marzähler, heiße Glut, es gold die deutsche Wut.